Morning. Guten Morgen. We keep going. Wir machen weiter. Thirdly. Drittens. The root of bitterness will always cause you to justify yourself. Die Wurzel der Verbitterung wird immer dazu führen, dass du dich rechtfertigst. What did these two brothers say, Simeon and Levi? Was sagten die beiden Brüder Levi und Simeon? Here's what they said. Hier ist, was sie sagten. Should they have treated our sister like a prostitute? Durfte er denn an unsere Schwestern wie an eine Hure handeln? See, suddenly they could justify any behavior they had. Plötzlich konnten sie jedes Verhalten, das sie hatten, rechtfertigen. This is so important. Das ist so wichtig. Every time we allow bitterness to come, we will find a reason to justify what we do. Jedes Mal, wenn du die Bitterkeit zulässt, werden wir einen Grund finden, das zu rechtfertigen, was wir tun. And fourthly. Viertens. The root of bitterness affects everybody around us. Die Wurzel der Verbitterung wirkt sich auf jeden um uns herum aus. You know, Jacob was put to shame because of what his sons did. Think about that. Jakob wurde wegen der Taten seiner Söhne in Verruf gebracht. Denk darüber nach. I mean, think about this. Denk darüber nach. Now Jacob is put into great embarrassment and shame because his sons gave in to bitterness. Jakob wurde in große Verlegenheit und Schande gebracht, weil seine Söhne sich der Bitterkeit hingegeben haben. It will always affect people around you. Es wird immer die Menschen um dich herum beeinflussen. You know, this is why Paul, who I believe wrote the epistle to the Hebrews. Das ist, warum Paulus, der, wie ich glaube, den Brief an die Hebräer schrieb. He said in verse 15 that we should absolutely not have any root of bitterness in us. In Vers 15 sagte, dass wir überhaupt keine Wurzel der Bitterkeit in uns haben sollen. Look what the Passion translation says. Schau, was die Passion Übersetzung sagt. Paul says, you make sure that no one lives with the root of bitterness that is sprouting within them, which will only cause trouble and poison the hearts of many. In Hebräer 12:15 sagt Paulus, und sorge dafür, dass niemand mit einer Wurzel der Bitterkeit in sich lebt, die nur Ärger verursacht und die Herzen vieler vergiften. Oh mein Gott. Oh mein Gott. My bitterness can poison your heart. Meine Bitterkeit kann dein Herz vergiften? Yep. Yep. Listen, I've been serving Jesus and his church for more than 4 decades. Hör zu, ich habe Jesus und seine Gemeinde während Jahrzehnten gedient. And I've seen it so many times. Und ich habe es so oft gesehen. I've seen it how wonderful people with a heart to serve Jesus have been destroyed by the bitterness of other people because they opened their hearts to it. Wundervolle Menschen mit einem Herzen, Jesus zu dienen, wurden wegen der Bitterkeit anderer Menschen zerstört, weil sie ihre Herzen dafür geöffnet haben. Learn these lessons. Lerne diese Lektion. Let's go to the New Testament and find an example of bitterness. Gehen wir zum Neuen Testament und lass uns eine Lektion über Bitterkeit finden. Acts chapter 8. Apostelgeschichte 8. You know, I'm sure you know the story. Ich bin sicher, dass du die Geschichte kennst. You know, there is a guy, Simon, and he practiced magic. He was a sorcerer. Da gibt es einen Kerl mit Namen Simon, der Zauberei betrieb. Er war ein Magier. And, you know, he was considered a great guy. Er galt als großartiger Typ. When the gospel came to Samaria, als das Evangelium nach Samarien kam, and he believed and was baptized, und er glaubte und getauft wurde, even though he had yet not renounced the things of the world, auch wenn er den Dingen der Welt noch nicht entsagt hatte, when he saw that the apostles laid hands on them and they received the gift of the Holy Spirit, als er sah, dass die Apostel die Hände auflegten und er sah, dass sie den Heiligen Geist empfingen, this guy offered them money if he could have that same power. Bot dieser Kerl Geld an, um die gleiche Kraft zu bekommen. Listen. Hör zu. Peter did not baptize people after they've gone through a lot of courses and a lot of training and waited for 3 months. Petrus taufte keine Leute, nachdem sie viele Kurse, viele Trainings besucht hatten und 3 Monate lang gewartet hatten. The guy said he believed in Jesus and bam, he went in the water. Der Kerl sagte, dass er an Jesus glaubt und bam, tauchte er unter das Wasser. Then he saw how the Holy Spirit was given. Dann sah er, wie der Heilige Geist gegeben wurde. And he wanted to have that power and he was willing to pay money for it. Und dann wollte er diese Kraft haben und war gewillt, Geld dafür zu geben. But you know what Peter said to him in I believe it's verse 23 if I remember right, in chapter 8, Acts 8. Weißt du, was Petrus zu ihm sagte? Ich glaube, es ist in Vers 23 Apostelgeschichte 8. He's basically telling him that you are full of bitterness, may you and your money perish. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. I mean, you know, bitterness was the problem that destroyed him. Bitterkeit war das Problem, das ihn zerstörte. That's a very interesting thought that Paul perceived bitterness in his heart. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass Petrus Bitterkeit in seinem Herz wahrnahm. So what are the lessons we can learn from Simon? Was sind die Lektionen, die wir von Simon lernen können? Bitterness will cause the desire to be noticed to come up in you strongly. Bitterkeit erzeugt den Wunsch, wahrgenommen zu werden, in neuer Stärke bemerkt zu werden. The desire to be noticed to come up in you. Denk darüber nach. He wanted also to be a guy that can see because he does this great thing. Er wollte auch ein großer Kerl sein, der gesehen wird, weil er all diese großartigen Dinge tut. You know, and now bitterness always causes you to compare with other people. Und jetzt bewirkt Bitterkeit immer, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst. And wanting to be greater than the other. Und den Wunsch, größer als die anderen zu sein. He was the guy who did magic and now somebody did more magic than him. Er war derjenige, der Magie wirkte und jetzt gab es jemand, der größere Zauberei tat. I want that, I'm gonna pay for it. Ich will das, ich werde dafür bezahlen. See, Peter saw that the root problem was bitterness. Petrus sah, dass das Grundproblem Bitterkeit ist. The root of bitterness prevents us from discerning that the work of God is holy and holy things are holy. Die Wurzel der Bitterkeit hindert uns daran zu erkennen, dass das Werk Gottes heilig ist und heilige Dinge heilig sind. The guy didn't even realize what he was saying. Der Kerl realisierte nicht einmal, was er sagte. Because his heart was completely messed up with bitterness. Weil sein Herz total von Bitterkeit zerstört war. Tomorrow we're going to talk about the twin brother of bitterness. Morgen sprechen wir über den Zwillingsbruder von Bitterkeit. The lack of reconciliation. Das Fehlen von Versöhnung. Well, actually, I want to call it the lack of the spirit of reconciliation. Eigentlich will ich es das Fehlen des Geistes der Versöhnung nennen. See you tomorrow. Bis morgen.